Das sind die aktuellen Themen. Kandidatensuche für Kreistag, Dorferneuerung für Hemsen und Schamalow muss nach Hildesheim. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Das Aussehen des Nienburger Kreistages verändert sich nach der Kommunalwahl am 11. September erheblich. Einer Befragung der Vorsitzenden der Fraktionen CDU, SPD, Wählergemeinschaft sowie der beiden Einzelvertreter Viktoria Kretschmer und Heiner Werner zufolge scheiden mindestens 16 Etablierte, knapp 35%, aus dem 46-Mandatsträger-großen Gremium aus. Grund ist eine nicht gewollte Neukandidatur. Entsprechend läuft überall die Kandidatensuche auf Hochtouren. Die Samtgemeinde Hemsen wurde in das Entwicklungsprogramm Dorferneuerung aufgenommen. Dazu gehören die Mitgliedsgemeinden Hemsen, Anderten, Gerdesbünden, Lichtenmoor, Haßbergen und Rohrsen. Fördermittel in Höhe von 116 Millionen Euro stehen in diesem Programm für alle 304 Dorfentwicklungsverfahren in Niedersachsen bereit. Gefördert werden können öffentliche oder auch private Projekte. Samtgemeindebürgermeister Vize Koop freut sich über die Aufnahme. Also ich beurteile die Aufnahme ins Dorferneuerungsprogramm absolut positiv. Es bietet für uns viele Möglichkeiten, die Entwicklung in den drei Gemeinden Haßbergen, Hemsen und Rohrsen weiter voranzubringen. Und ich bin froh und dankbar darüber, dass es gelungen ist und dass wir vom Land Niedersachsen aufgenommen worden sind. Im nächsten Schritt wird ein Planungsbüro gesucht. Die erste Bürgerversammlung soll nach den Sommerferien stattfinden. Die Feuerwehr Nienburg wurde gestern Nachmittag zum Bürgermeister Starnwall alarmiert. Gegen 16.30 Uhr brannte dort ein Verteilerkasten. Grund war vermutlich eine brennende Pappe, die hinter den Kasten gelegt wurde. Die Einsatzkräfte bekamen den Brand schnell unter Kontrolle. Wäre der Verteilerkasten allerdings komplett aufgebrannt, hätte es zu massiven Problemen mit der Stromversorgung in der Innenstadt kommen können. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Damen der SG Schamalow müssen für das 17. Saisonspiel in der Fußball-Oberliga nach Hildesheim. Gegen den dortigen PSV gab es zuletzt im Hinspiel ein 1:1. Hildesheim ist aktuell Tabellenzweiter, die SG Zweiter von unten, steht auf dem 11. und somit einem Abstiegsplatz. Keine leichte Auswärtsfahrt für Trainer Andreas Laurin und seine Mädels, man möchte aber anknüpfen an den Sieg vom vorherigen Wochenende. Also wenn wir die gleiche Leistung abrufen und doch den Spirit mitnehmen, wenn wir das mit ins nächste Spiel nehmen, dann bin ich zu 100% davon überzeugt, dass wir was Zählbares mitnehmen. Also einen Punkt mindestens und wenn nicht sogar einen Dreier. Also wir müssen uns selber jetzt beweisen, dass wir diese Leistung auch in einem nächsten Spiel abrufen können. Und das ist die schwere Aufgabe. Und daran wird es entscheidend sein. Beginn der Partie ist Sonntag um 13 Uhr. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.